Schönen guten Tag, Küpperling hier vom Noble Catering. Erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass ich mich erst jetzt melde. Ihre Mail ist wohl beim falschen Mitarbeiter gelandet. Jetzt kann ich Ihnen aber mitteilen, dass der 17.05. von uns aus klappt. Per Mail habe ich Ihnen eine Kostenauflistung geschickt. Der zweite Anhang ist eine Option mit ausschließlich biologischen Produkten inklusive regionalem Gemüse. Vielleicht bevorzugen Sie das. Melden Sie sich in jedem Fall bis Donnerstag bei mir, auch bei einer Absage. Am besten erreichen Sie mich mobil 017 8 510 12 27. Mein Name nochmal: Küpperling. K-Ü-P-P-E-R-L-I-N-G. Ach ja, Sie haben ja nach Servicepersonal gefragt. Das können wir natürlich auch stellen. Drei Mitarbeiter sind in der Kalkulation berücksichtigt. Auf Wiederhören!